Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Die 80er Jahre, sie bleiben halt einfach eine popkulturelle Fundgrube. Nicht nur für Musiker, auch für Drehbuchschreiber. Die Serie Pose spielt im Jahr 1986 in New York und zeigt scheinbar gegensätzliche Welten. Die korrupte Überflussgesellschaft der Finanzbranche und die lesbisch-schwul-transsexuelle Subkultur in den Kellern, der Bronx. In den USA erntete die Serie begeisterte Kritiken, war für mehrere Golden Globes nominiert. Bei uns läuft sie eher unter ferner Liefen. Serienkritiker Julian Ignatowitsch hat die ersten 4 Folgen für Corso gesehen. Eine Mutter muss tun, was eine Mutter tun muss. Damon. Und manchmal gehört dazu auch, bis 5 Uhr morgens wach zu bleiben, um dem Sohn eine Lektion zu erteilen. You're 2 hours late. I won't tolerate you breaking my rules. Kein Sex, kein Alkohol, keine anderen Drogen. Die Regeln im Haus von Mutter Blanca Rodriguez Evangelista sind rigoros. And I can't be your mother and your conscience. I'm not gonna always be here to protect you. Mütter, Söhne, Töchter. In der Welt der Serie Pose sind das keine konventionellen Familienrollen. Es sind Bündnisse von Ausgegrenzten und Verstoßenen, von Transvestiten und Homosexuellen. It's not fair. Nothing in life is fair, but that's okay though. I'm gonna do something about it. So that my children's world is better than the one I grew up in. Anerkennung, Ruhm suchen die Protagonisten Blanca, Damon, Elektra und Angel bei sogenannten Balls. The category is Legendary Runway. Who will prove themselves to be mother of all mothers on the Parisian runway? Underground Fashion und Tanzshows in den Kellern der Bronx, die sowohl die LGBT-Szene als auch die Black Culture in den 80er Jahren in New York prägten. Blanca Evangelista! Und nur ein paar Straßen weiter stehen die Hochhäuser, in denen die schmierige Business-Elite millionenschwere Geschäfte macht. Yuppies mit zurückgegelten Haaren wie Stan und Matt, die koksen und ihre Frauen betrügen. This watch, Patek Philippe, rose gold, 9 grand, I got 4 of them. Der Übervater dieser Generation, ja, er ist 32 Jahre später Präsident der USA, Donald Trump. I can't believe you work for Donald Trump. 2 Milieus, extrem unterschiedlich und doch gar nicht so verschieden, das zeigt die Serie. He's so rich. Ego, Ruhm und der Traum von einer unbeschwerten Existenz bestimmen beide Lebenswelten. Besonders interessant ist Pose immer dann, wenn die goldenen Toiletten der einen auf die schmuddeligen Peep-Shows der anderen Welt treffen. Trumps Mitarbeiter Stan wird der Liebhaber von Stripperin Angel. What are you? I'm no one. Pose zeichnet ein beeindruckendes Bild der gesellschaftlichen Extreme in einer überdrehten Stadt, einem überdrehten Land. Damit ist die Serie brandaktuell und kommentiert auch die derzeitige Lage der gespaltenen Vereinigten Staaten von Amerika. Aber vielmehr so, dass sie Ekstase und Depression als systematischen Dauerzustand, denn als kurzfristiges Phänomen deutet. Hier der nächste bombastische Ball, dort das nächste richtungsweisende Meeting. Eine disparate Gesellschaft, Figuren, die nie zur Ruhe kommen und von den größtenteils eher unbekannten Schauspielern sehr glaubwürdig verkörpert werden. Dabei greift Pose aber auch die gesellschaftlichen Themen der 80er Jahre und die LGBT-Subkultur in den USA auf. Verhütung, AIDS, Gender, Geschlechtsoperationen, Drogen, Fashionshows und Diskriminierung. Auch Tanz, Musik und Körperkultur spielen in der Serie eine große Rolle. Für den durchschnittlich heterosexuellen, weißen Europäer ist das alles sehr weit weg. Netflix bewirbt die Serie hierzulande deshalb sehr zurückhaltend. Dabei zeigt sie Unbekanntes und hilft, die Vereinigten Staaten und ihre Menschen zu verstehen. Well, I wanna be you. Schließlich ist genau das der Gründungsmythos der USA. Ein Land aufgebaut von Verfolgten und Verstoßenen, in dem jeder Freiheit und Glück finden kann. Oder eben das Gegenteil. Take it. Pose ist eine zutiefst empathische Serie, Party und Kontemplation zugleich, die zeigt, was es heißt, Amerikaner, homosexuell, schwarz, sterbenskrank oder alles zusammen zu sein. Eine Serie, die Verständnis und Mitgefühl weckt, dabei aber auch schonungslos direkt ist und sicher zum Besten gehört, was wir 2019 auf dem Serienmarkt zu sehen bekommen.